بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله صلى الله عليه وسلم هاتسك الله زيغ الهالب من هاتسك من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir kommen zum 9. Unterricht von den 10 geplanten Unterrichtseinheiten in diesem Seminar. Bevor wir mit dem für uns letzten Kapitel, dem 4. Kapitel, weitermachen, auf der Seite 179, möchte ich noch eine Ergänzung machen zum vorigen Unterricht. Und zwar geht es eigentlich nur um eine Frage und eine Antwort. Und das ist aus dem Buch von dem Fatawa von Sheikh Muhammad al-Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, aus dem 2. Band, das in deutscher Sprache verfügbar ist. Dort sagt er, oder wird ihm die Frage 224 gestellt, und auf der Seite 205 sagt er, wird er gefragt, wie verhält es sich, wir sind ja noch beim Thema, wir waren beim Thema der Entschuldigungsgründe und haben 4 Stück genannt, und einer davon war die Entschuldigung aufgrund der Unwissenheit. Und der Gelehrte, rahimahullah, weil gestern kam auch die Frage auf, was mit ihm zu tun hatte: Wie verhält es sich mit der Unwissenheit als Entschuldigungsgrund hinsichtlich grundlegender Aspekte der Glaubenslehre, was man Usul ad-Din nennt? Er antwortet, rahimahullah ta'ala, mit den unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Frage, ob Unwissenheit einen Entschuldigungsgrund darstellt, verhält es sich so wie auch mit anderen juristischen Meinungsverschiedenheiten. So verhält es sich auch so wie mit anderen juristischen, also das heißt Misal al-Faqiyya, aus dem Arabischen, die sich bei der selbstständigen Entscheidungsfindung einer Rechtsfrage ergeben. Die selbstständige Entscheidungsfindung ist auf Arabisch das Wort Ijtihad. Ja? Das heißt also, er will sagen, genauso wie bei den Masa' al-Faqiyya es Khilaf gibt und unterschiedliche Ansichten gibt bei der Umsetzung, genau das Gleiche gilt auch für diese Angelegenheit, ob man entschuldigt wird oder nicht bei grundlegenden Glaubensaspekten. Er sagte, rahimahullah, verhält es sich genauso wie auch mit anderen juristischen Meinungsverschiedenheiten, die sich bei der selbstständigen Entscheidungsfindung, Ijtihad, einer Rechtsfrage ergeben. So kann es sich um eine den Wortlaut betreffende Meinungsverschiedenheit handeln, wenn es um die Anwendung des Urteils auf eine bestimmte Person geht. Nochmal, wenn es um eine den Wortlaut, so kann es sich um den Wortlaut einer Entschuldigung, so kann es sich um eine den Wortlaut betreffende Meinungsverschiedenheit handeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man unterschiedliche Ausdrücke verwendet, aber letztendlich das Gleiche meint. Also er sagt, auch wenn manche Leute eine Ansicht schreiben und eine andere Gelehrte etwas anderes schreiben, so ist manchmal der Wortlaut unterschiedlich und man meint, es handelt sich um zwei Ansichten, aber in Wirklichkeit ist es ein und dieselbe, nur der eine hat sich anders ausgedrückt. Und noch einmal, so kann es sich um eine den Wortlaut betreffende Meinungsverschiedenheit handeln, also nicht Inhalt, sondern den Wortlaut, was den Wortlaut angeht. Wenn es um die Anwendung des Urteils auf eine bestimmte Person geht, das ist dieser Ta'yin, weil da ist ja die Problematik. Oder alle Gelehrten vertreten dieselbe Meinung, dass bestimmte Worte oder eine bestimmte Tat einen Ausdruck von Unglauben darstellt, oder dass eine bestimmte Unterlassung Unglaube ist. Aber ist dieses Urteil hinsichtlich dieser bestimmten Person tatsächlich gerechtfertigt? Das ist die praktische Umsetzung, wie wir gesagt haben. Aber ist dieses Urteil hinsichtlich dieser bestimmten Person tatsächlich gerechtfertigt, sodass die erforderlichen Beweise für seine Richtigkeit erbracht wurden und es keine Hinderungsgründe gibt? Oder ist dieses Urteil nicht anzuwenden, weil einige Erforderlichkeiten fehlen oder Hinderungsgründe vorliegen? Man unterscheidet nämlich, und ich denke, das beantwortet auch die Frage von gestern, man unterscheidet nämlich zwei Arten der Unwissenheit über jene Dinge, die einen Abfall vom Glauben darstellen. Die erste Art: Es handelt sich um eine Person, die sich nach einer anderen Religion als dem Islam unterwirft. Es handelt sich um eine Person, die sich einer anderen Religion als dem Islam unterwirft. Oder die sich keiner Überzeugung unterwirft und der es nicht in den Sinn kam, dass eine Religion ihrem Tun widerspricht. Ja, das ist, was man nennt, Al-Kafir Al-Asli. Dies zieht dann in dieser Welt jene Bestimmungen für diese Person nach sich, die sich auf ihr sichtbares Handeln beziehen. Ja, das bedeutet, man handelt nach, man geht mit dieser Person um oder bezeichnet sie gemäß dem, was sie sagt und was sie tut. Was das Jenseits betrifft, so liegt ihre Angelegenheit bei Allah, dem Mächtigen und Erhabenen. Das heißt also, in diesem Dunya, er bekennt sich gar nicht zum Islam, hat ihn auch nie angenommen und deswegen gilt er auch nicht als Muslim. Aber was sein Ergebnis oder sein Ende bei Allah Azza wa Jal angeht, so sagt er, liegt seine Angelegenheit bei Allah, dem Allmächtigen und Erhabenen. Die überwiegende Meinung ist, dass sie von Allah, Mächtig und Erhaben ist er, womit auch immer er will, geprüft werden wird. Und Allah weiß über ihr gesamtes Tun Bescheid. Wir wissen jedoch, dass diese Person nicht in die Hölle gelangt, außer aufgrund eines Vergehens, gemäß den Worten des Erhabenen, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dein Herr tut niemandem Unrecht. Wenn wir sagen, dass in dieser Welt die Bestimmungen zur Anwendung kommen, die sich auf ihr sichtbares Tun beziehen, so sind das die Bestimmungen des Unglaubens und so weiter. Denn diese Person gehört nicht dem Islam an, so kann sein Urteil nicht auf sie angewandt werden. Und wenn wir sagen, dass es die vorherrschende Meinung ist, dass sie im Jenseits geprüft werden, so deshalb, weil es diesbezüglich zahlreiche Überlieferungen gibt, die Ibn Qayyim rahimahullah in seinem Buch Tariq al-Hijratain in dem Beitrag über die achte Rechtsmeinung hinsichtlich der Stellung der Kinder der Polytheisten im Jenseits Abschnitt 14 erwähnt. Die zweite Art: Es handelt sich um eine Person, die dem Islam angehört, die aber in einem Zustand der Abtrünnigkeit lebte, der es nicht bewusst war, dass sie gegen den Islam verstößt und die auch von niemandem darauf aufmerksam gemacht wurde. Das ist also der Muslim, der diese Sünde begeht. Dies zieht offensichtlich die Bestimmungen des Islam nach sich. Was jedoch das Jenseits betrifft, so liegt ihre Angelegenheit in Allahs, des Mächtigen und Erhabenen Händen. Daraufhin weisen Koran und Sunna und die Meinungen der Gelehrten hin. Also unterscheidet darauf, wie wir mit den Menschen umgehen und was das Jenseits angeht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala selbst über ihn bestimmen, urteilen, ob er entschuldigt ist oder nicht. Zu den Hinweisen aus dem Koran gehören seine des erhabenen Worte, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, und wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und dann erwähnt er noch mehrere Beweise, zahlreich aus dem Koran Karim. Und dann sagt er, was die Sunna anbetrifft, im Sahih Muslim heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Hadith von den wir auch erwähnt haben, bei dem dessen Hand die Seele Mohammeds ist, keiner von dieser Gemeinschaft hört von mir, sei er nun Jude oder Christ, und stirbt dann und glaubt nicht an das, womit ich entsandt wurde, der nicht zu den Bewohnern der Hölle gehört. Das haben wir schon erwähnt. Und zur Meinung der Gelehrten, das ist das Sunna, zur Meinung der Gelehrten, so sagt Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala in Al-Mughni, Band 8, Seite 131, wenn jemand nicht das nötige Wissen besitzt, wie eine Person, die erst vor kurzem den Islam angenommen hat, oder ein junger Mensch, der in keinem islamischen Land heranwächst, oder auch jemand, der auf dem Land weit entfernt der großen Städte und ihrer Gelehrten lebt, so wird dieser nicht des Unglaubens angeklagt. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagte in seiner Rechtsgutachtensammlung, Majmu' al-Fatawa, Ich gehöre zu jenen, und wer meinen Vorträgen beiwohnt, weiß dies. Ich gehöre zu jenen, die am heftigsten die Anklage des Abfalls vom Glauben, des schändlichen Verhaltens und der Sünde gegen eine bestimmte Person ablehnen. Außer wenn bekannt ist, dass gegen sie Beweise aufgrund der Offenbarung vorliegen, dass das, was sie begangen hat, Unglaube, Frevel und Sünde ist. Ich bekräftige, dass Allah der Erhabene dieser Glaubensgemeinschaft ihre Fehler verzeiht. Diese umfasst Fehler in der mündlichen Mitteilung oder Fehler im Handeln und was die rechtschaffenen Vorfahren dieser Gemeinschaft noch an zahlreichen Beispielen heranzogen. Keiner von ihnen behauptete vom anderen, dieser sei ungläubig, Frevler, Sünder. Bis er sagt, und ich habe bereits klargestellt, dass das, was von den rechtschaffenen Vorfahren dieser Gemeinschaft und den Imamen hinsichtlich der Anklage des Unglaubens, Takfir, überliefert ist, dass nämlich der, der dieses oder jenes behauptet, ungläubig sei, wohl auch wahr sei, man aber unterscheiden müsse zwischen einer allgemeinen Anklage und der Anklage einer bestimmten Person. Bis er sagte, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah immer noch, die Anklage wegen Unglaubens ist gefährlich, selbst wenn das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, geleugnet wird. Die betroffene Person kann nämlich neu im Islam sein, in einer weit entfernten Einöde leben oder ähnliches, und eine solche Person wird trotz ihrer Leugnung nicht des Unglaubens bezichtigt, bis ihr die Beweise deutlich dargelegt wurden. Denn vielleicht hörte sie nichts von jenen Texten, oder sie hörte davon jedoch nicht auf authentischem Wege, oder sie lehnte sie aus einem Grund ab, der erst geklärt werden muss, selbst wenn er falsch ist. Und dann bringt er das Zitat von, also das Zitat jetzt zu Ende von Ibn Taymiyyah rahimahullah, und dann erwähnt er, Ibn Taymiyyah rahimahullah, das Zitat über Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dass er selbst diejenigen, die, wortwörtlich heißt, wenn wir sogar keine Anklage des Unglaubens wegen den vorbringen, der das Grab des Abdul Qadir verehrt und das Grab des Ahmed al-Badawi und dergleichen, dies wegen seiner Unkenntnis und weil niemand ihn auf seinen Fehler aufmerksam machte, wie sollten wir dann den des Unglaubens bezichtigen, der Allah nichts beigesetzt und kein Schild begeht. Und so weiter und so fort. Der entscheidende Teil war der erste, erstmal hat es die Frage über Sheikh al-Uthaymeen beantwortet, und zweitens, der zweite Grund, warum das eigentlich erwähnt worden ist, dass der Gelehrte sagt, ja, es gibt auch andere Aussagen der Ulama, rahimahumullah ta'ala, aber er sagt, es kann sein, dass es sich hier um eine Differenz hinsichtlich des Wortlautes handelt und nicht hinsichtlich des Inhaltes, Allahu ta'ala. Wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit dem vierten Kapitel auf der Seite 179. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Viertens, das Urteil auf Grundlage dessen, was nicht von Allah offenbart wurde. Die Entstehung der Khawarij lag eine durchaus wahre Aussage zugrunde, mit der jedoch Falsches beabsichtigt wurde, nämlich in al-hukmu illa lillah, das Urteil ist allein Allahs. Sie erhoben diese Devise nach der Schlacht von Siffin, die damit endete, dass man das Urteil der beiden Schiedsrichter anerkannte. Ali radiallahu anhu brach daraufhin in den Irak auf und Muawiyah radiallahu anhu nach Asham. Als Ali Kufa erreicht hatte, wurde er von den Khawarij angegriffen, die ihn des Unglaubens beschuldigten, weil er sich mit dem Urteil der Schiedsrichter einverstanden erklärt hatte. Sie sagten, dass es kein Urteil außer dem Urteil Allahs gebe und warfen ihm vor, dass er Menschen zu Richtern in einer Angelegenheit gemacht habe, die einzig Allahs ist, und sagten, das Urteil ist allein Allahs. Dieser Ausruf war die Kernaussage, um die sich die Khawarij versammelten. Erwähnt man dieses Thema, dass es nämlich kein Urteil außer dem Urteil Allahs gibt, dann springt einigen der Khawarij nur der Aspekt der Herrschaft eines Regenten auf Grundlage dessen, was nicht von Allah offenbart wurde, ins Auge, und vielen anderen von ihnen drängt sich allein der Gedanke auf, dass derjenige, der ein Vergehen begangen hat, ein Ungläubiger sei. Das heißt, die einen sehen den allgemeinen Aspekt dieser Frage nicht und die anderen sehen die Details derselben nicht. Sie unterscheiden nicht zwischen einer Person, die so etwas für erlaubt erklärt, und einer anderen, die das nicht tut. Verwunderlich ist, dass sie denjenigen als ungläubig ansehen, der nicht auf der Grundlage dessen herrscht, was von Allah herabgesandt wurde, und dann aber sagen, dass der Weg zur Herrschaft die Überwältigung, arabisch Ghalaba, sei. Der Verfasser des Buches, also die Überwältigung, also damit soll gemeint sein, dass jemand sich auf die Regierung stürzt und Blut vergießt und praktisch den Säbel an sich reißt, und das, sagen sie dann, wäre rechtmäßig. Und das ist natürlich auch äußerst seltsam, weil Blutvergießen sicherlich in so einem Fall nicht rechtmäßig ist. Der Verfasser des Buches Rilal, das ist Sayyid Qutb, war davon beeinflusst und sagte, die Jahiliyyah ist kein bestimmter Zeitabschnitt sondern ein Zustand. Diesen Zustand fand man in der Vergangenheit, man findet ihn heute und man wird ihn auch morgen finden. Merkmal der Jahiliya ist, dass sie dem Islam gegenübersteht, ihm entgegengesetzt ist. Die Menschen aber, unerheblich zu welcher Zeit oder an welchem Ort, urteilen entweder auf der Grundlage des Gesetzes Allahs, ohne einen Teil davon wegzulassen, nehmen es an und unterwerfen sich ihm in Gehorsam. Sie befinden sich dann innerhalb der Religion Allahs. Oder aber sie urteilen aufgrund von Gesetzen, die der Mensch gemacht hat, in welcher Form auch immer, und nehmen diese an, und somit befinden sie sich in der Jahiliya und innerhalb des Glaubens dessen, der diese Gesetze erschuf, und in keinster Weise innerhalb der Religion Allahs. Somit ist jeder, der auch nur hinsichtlich eines Aspektes auf der Grundlage dessen urteilt, was nicht von Allah herabgesandt wurde, im Zustand der Jahiliya und befindet sich nicht im Rahmen des Glaubens Allahs. Also so gemäß der Aussage des Autors, Gemäß der Lehre der Ahl-Sunnah ist das Urteilen aufgrund dessen, was Allah herabsandte, eine Pflicht, die jedem einzelnen Muslim obliegt, fard ein, denn der Erhabene sagt, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Und so richte zwischen ihnen nach dem, was Allah herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen. Pflicht ist es, sich bei Rechtsstreitigkeiten an das offenbarte Gesetz zu wenden und das in Ergebenheit und im Gehorsam gegenüber dem Vorgeschriebenen, so wie er, der Erhabene, sagt, فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Aber nein, bei deinen Herren, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fühlen. Erwarnte jene, die nicht nach dem richten, was offenbart wurde, und sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungerechten. Ebenso beschreibt er sie als die Frevler und die Ungläubigen. Taten, die gegen das offenbare Gesetz verstoßen, machen den Betreffenden nicht zu einem Ungläubigen, außerdem hinsichtlich dessen es einen entsprechenden Beweis gibt, dass es den Abfall vom Glauben bedeutet. Denn die Erklärung zum Ungläubigen gründet eben auf diesem Beweis und leitet sich davon ab. Daraus ergibt sich zweierlei. Erstens, wenn jemand hinsichtlich einer bestimmten verbotenen Handlung den grundlegenden Aspekt derselben, nämlich dass sie nicht einen Abfall vom Glauben bedeutet, widerlegen möchte, so muss er dafür einen Beweis vorbringen. Hat er keinen Beweis, dann ist seine Aussage unerheblich. Zweitens, wenn man hinsichtlich einer bestimmten verbotenen Handlung zeigen möchte, dass dies kein Abfall vom Glauben ist, so genügt der Nachweis des grundlegenden Aspektes und das Nichtvorhandenseins eines Beweises, der diesen grundlegenden Aspekt widerlegen würde. Na, also das ist auch wichtig für, nochmal für die Beweisführung. Wenn es ein Thema gibt, und es gibt Themen, über die man diskutieren kann, wenn jemand hinsichtlich einer bestimmten verbotenen Handlung den grundlegenden Aspekt derselben, nämlich, dass sie nicht einen Abfall vom Glauben bedeutet, widerlegen möchte. Also wenn jemand sagen möchte, also umgekehrt kann man das doppelte verneinen, kann sagen, wenn jemand etwas beweisen will, dass es vom Glauben ein Glaubensabfall bedeutet, dann muss er diesen Beweis dafür erbringen. Wenn jemand hinsichtlich einer bestimmten verbotenen Handlung zeigen möchte, dass dies kein Abfall vom Glauben ist, so genügt der Nachweis des grundlegenden Aspektes und des Nichtvorhandenseins eines Beweises. Also wenn jemand sagt, die und die Sünde bedeutet kein Abfall vom Glauben, dann kann er das nicht, oder braucht er das nicht, mehr zu beweisen, als durch die Tatsache, dass es keinen Beweis dafür gibt. Das ist eine logische Herangehensweise. Ibn Abdelbar sagte, die richtige Ansicht aber, die durch nichts zurückgewiesen werden kann, ist die, dass denjenigen betreffend, dem aufgrund des Konsens der Muslime zu einer bestimmten Zeit bestätigt wird, dass er dem Islam angehört und daraufhin ein Vergehen begeht oder eine falsche Deutung vornimmt, wobei es unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Frage, ob er damit den Islam verlassen habe oder nicht, gibt, diesen Meinungsverschiedenheiten keine Bedeutung zukommt und er den Islam nicht verlassen hat, der ihm bestätigt wurde, es sei denn, ein weiterer übereinstimmender Beschluss oder ein authentischer Sunna bekräftigen dies. Also der Imam Rahimahullah will damit sagen, dass wir zweifelhafte Dinge beiseite lassen sollen. Und zu den zweifelhaften Dingen gehört auch, wenn die Ulama Rahimahullah ta'ala unterschiedlicher Ansichten sind. Dann springen wir weiter zum Punkt 4.1, auf der nächsten Seite, 183. 4.1 betrifft die Frage des Urteils aufgrund dessen, was Allah nicht herabsandte, nur bestimmte Personen oder andere nicht. Diese Frage betrifft nicht allein den Richter, Befehlshaber, Regenten oder Minister, sondern jeden, der zwischen zweierlei urteilen muss. Ibn Taymiyyah sagte, jeder, der zwischen zweierlei urteilen muss, trifft eine Entscheidung, egal ob er nun Kriegsherr mit der Gesetzgebung betraut oder als Muhtasib eingesetzt ist, ja selbst wenn die Schrift zweier Knaben beurteilt werden soll, denn die Gefährten zählten solche zu Richtern. Arabisch. Na, also es geht hier nicht nur um den Befehlshaber, nicht nur um den König oder den Präsidenten oder was auch immer, den Kaiser, sondern es geht hier um jeden Menschen, der urteilen will zwischen zwei Personen und das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala zur Anwendung bringen möchte. Und das kann also auch sein, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe von ihm ein Auto gekauft und er hat mich reingelegt, urteile bitte zwischen uns, dann fällt das genauso unter diesen Bereich. Oder wenn du urteilst zwischen deinen Kindern, der eine hat dem anderen irgendwas geklaut oder weggenommen, dann gehört das genauso zum Urteilen. Und die Ayah hat nicht nur die Richter oder die Regenten angesprochen, sondern jeden Menschen, der gefragt wird, in einer Angelegenheit zu urteilen. Seite 185, 4.3. Die ausführliche Darlegung hinsichtlich der Frage des Urteils aufgrund dessen, was Allah nicht herabsandte. Man unterscheidet 9 Fälle des Urteils aufgrund dessen, was Allah nicht herabsandte. Na, es geht jetzt hier einfach um die Aya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ oder الظَّالِمُونَ oder الْفَاسِقُونَ. Das heißt, wer nicht nach dem waltet, was von Allah Azza wa Jalla herabgesandt wurde, das sind die Kafirun oder die Zalimun oder die Fasiqun, 3 Ayat in Surat al-Ma'ida. Und die Ulama, rahimahumullah ta'ala, manche teilen das in 9 Teile, wie der Autor hier gemacht hat. Ich würde das persönlich anders einteilen, würde das am Ende auch ein bisschen darstellen, weil manche Punkte kann man logisch zusammenfassen, manche kann man weniger zusammenfassen. Aber das ist kein wichtiger Punkt. Wichtig ist, was diesen verschiedenen Fällen zugrunde liegt. Also die Frage ist, warum teilt man 2 Fälle auf und 2 verschiedene Fälle, wenn sie doch das gleiche Prinzip beherbergen und so weiter. Aber das sollte nicht unser Problem sein, aber wir werden sehen, dass die Definitionen teilweise sehr ähnlich sind, sodass man sie zusammenfassen kann. Aber er sagt, er teilt es in 9 Teile auf. Erster Fall. Etwas Verbotenes für erlaubt erklären, al-istihlal. Istihlal auf Arabisch kommt vom Wort Hil. Al-Hil ist das Erlaubte und man meint damit das, was halal ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Istihlal bedeutet etwas in diesem Zusammenhang, etwas für erlaubt betrachten, etwas für erlaubt zu glauben, dass etwas erlaubt ist. Davon überzeugt zu sein, dass etwas erlaubt ist, dass etwas halal ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist also der erste Fall. Gucken wir die Definition, das bedeutet. Das bedeutet, dass man der Überzeugung, dass es erlaubt sei, auf der Grundlage dessen urteilt, was nicht von Allah offenbart wurde. Genau. Das heißt also, jemand urteilt in einer Sache falsch, also nicht gemäß dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Und warum macht er das? Weil er von der Sache überzeugt ist, dass das auch das Gesetz Allahs so ist. Also er ist der Meinung, dass das, was er geurteilt hat, das Gesetz Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Das ist sein Beweggrund. Das diesbezügliche gesetzliche Urteil ist, dass es sich dabei um eine schwerwiegende Form des Unglaubens handelt, Kufur Akbar, und zwar nach übereinstimmender Meinung der Gelehrten. Genau, weil wenn jemand urteilt zwischen 2 Menschen und das als halal bezeichnet, was bei Allah haram ist oder umgekehrt, und davon überzeugt ist, dann leugnet er ja manches von dem, was Allah gesagt hat. Und wir wissen, man muss an das gesamte Buch glauben. Und wenn jemand nur an einen Teil des Buches glaubt und einen anderen Teil verwirft, dann sagt Allah Azza wa Jalla im Koran über sie: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Das heißt also, diejenigen, die sagen, wir möchten einen Teil der Schrift glauben und einen anderen Teil leugnen und einen Mittelweg gehen zwischen diesen beiden Dingen, Allah sagt, das sind die wahren Kafirun, das sind die wahren Ungläubigen. Deswegen, über diesen Punkt gibt es keine zwei Meinungen. Weil die übereinstimmende Meinung heißt immer Ijma' oder Konsens, manchmal heißt auch Ijma'. Na, weiter. Beweis dafür ist, dass gemäß der Lehre der Al-Sunna derjenige als ungläubig gilt, der etwas von dem als erlaubt erklärt, was das offenbarte Gesetz eindeutig verbietet. Ja, wir haben verschiedene Hujja in der Religion. Die aussagekräftigste Hujja überhaupt ist der Ijma'. Wenn nämlich alle Ulama sich über eine Sache einig sind, dann gibt es ja keinen Spielraum mehr für eine zweite Ansicht. Und dann haben wir die Hujja des Koran al-Karim und die Hujja der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das sind alles drei Arten von Hujja, über die es keine Diskussion gibt. Und danach gibt es noch mehr, gemäß der Mehrheit der Ulama gibt es noch andere, wie zum Beispiel den Qiyas und so. Aber da ist dann nicht mehr, sind sich nicht mehr alle einig, da muss man aufpassen, wie man diskutiert. Aber der Ijma' ist eine Hujja, deswegen beruft er sich hier darauf. Ibn Taymiyyah sagte: Wer Verbotenes für erlaubt erklärt, der ist gemäß der übereinstimmenden Meinung der Gelehrten ungläubig. Das ist wieder dieser Takfir al-Mutlaq. Genauso stimmen die Gelehrten darin überein, dass derjenige ungläubig ist, der das Urteilen auf der Grundlage dessen, was Allah nicht offenbarte, als erlaubt erklärt. So sagt Ibn Taymiyyah: Wenn der Mensch das, was nach übereinstimmender Meinung verboten ist, für erlaubt erklärt, oder das, was nach übereinstimmender Meinung erlaubt ist, für verboten erklärt, und ein Gesetz bezüglich dessen es einen Konsens gibt, gegen ein anderes austauscht, dann ist er nach übereinstimmender Meinung der Rechtsgelehrten ungläubig und vom Glauben abgefallen. Diesbezüglich wurden auch nach einer von zwei Ansichten die Worte des Erhabenen offenbart. Und wer nicht nach dem waltet, was Allah offenbart hat, das sind die Ungläubigen. Das heißt, jene, die das Urteil auf der Grundlage dessen, was Allah nicht offenbart, für zulässig erklären. Na, nach einer Ansicht, weil manche Leute haben eine Ansicht, dass es hier um den Mustahil geht, um denjenigen, der die Sache für erlaubt erklärt, im Gegensatz zu denjenigen, der es aus anderen Beweggründen macht. Damit im Zusammenhang stehen 6 Punkte. Erstens, in diesem Fall gilt der Betreffende als ungläubig, selbst dann, wenn er nicht nach dem urteilte, was Allah nicht herabsandte, solange er davon überzeugt ist, dass es erlaubt sei. Na, jetzt könnte jemand sagen, wo ist dann der Sinn, wenn er sowieso schon ungläubig ist, allein schon durch seine Überzeugung? Die Antwort lautet, durch seine Taten sehen wir es erst. Durch seine Taten erkennen wir es erst. Ansonsten, was in seinem Herzen ist, können wir leider nicht sehen. Etwas für erlaubt zu erklären, ist eine Angelegenheit, die das Innere des Menschen betrifft. Und darum ist es in Wahrheit die Überzeugung, dass etwas erlaubt sei. So wie Ibn Taymiyyah sagte, die Überzeugung, dass es ihm erlaubt sei. Ibn al-Qayyim sagte, der etwas für erlaubt erklärt, tut es, weil er davon überzeugt ist, dass es erlaubt sei. Eine Angelegenheit aber, die das Innere des Menschen betrifft, kann nur durch eine öffentliche Erklärung des Betreffenden in Erfahrung gebracht werden. Drittens, es gibt keinen Platz für Vermutungen in der Beurteilung einer solchen Tat. Beweis dafür ist der Bericht über jeden Mann, der eine Gruppe Muslime tötete und dann als Usama ibn Zayd radiallahu anhu ihn fasste, das Glaubensbekenntnis aussprach. Usama tötete ihn in der Annahme, dass er das Glaubensbekenntnis nur deswegen ausgesprochen habe, um dem Schwert zu entgehen. Also diese Situation ist eine sehr wichtige Situation, also für die, unser Verständnis. Denn Usama ibn Zayd, über Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden sein, hat hier einen Menschen zu Unrecht getötet. Und das war im Krieg. Und das war, nachdem dieser Mann sogar gesagt hat, La ilaha illallah. Aber wann hat der Mann das gesagt? Er hat das gesagt in dem Moment, als Usama sein Schwert erhob und ihn töten wollte. In dem Moment sagt er, La ilaha illallah. Und natürlich erweckt der gesamte Eindruck der Situation, und die gesamte Situation erweckt den Eindruck, dass er das nur gesagt hat, um diesem Schlag zu entkommen, ja, weil er nicht getötet werden wollte, weil er in einer Zwangslage ist. Ja. Und Usama radiallahu ta'ala anhu hat ihm nicht geglaubt, hat eben ihn trotzdem getötet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn dafür getadelt und kritisiert, aufs Schärfste kritisiert, sodass Usama gesagt hat, ich wünschte, ich hätte den Islam erst heute neu angenommen. Weil durch die Islamannahme werden die Sünden vergeben. Und was der Autor hier sagen will, ist, wenn in so einem Fall, wo alles darauf deutet, dass der Mann das gar nicht meint, wieso er in diesem Moment überhaupt darüber nachdenkt, was er heute sagen will. Ja? All das deutet darauf hin, dass dieser Mann das nicht gemeint hat, weder mit Ikhlas, noch mit Mahabba, noch mit sonst irgendwelchen Bedingungen. Und trotzdem hat er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieses Wort akzeptiert, und Usama hätte ihn auf keinen Fall töten dürfen. Lassen wir Usama selbst hören, was er sagt. Achso, ich lese, ne? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte uns auf einen Streifzug. Am Morgen kamen wir zum Stamm der Juhayna. Ich bekam einen Mann zu fassen und er sagte, es gibt keine Gottheit außer Allah. Dadurch bohrte ich ihn. Ich machte mir Gedanken darüber und berichtete den Vorfall dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, la ilaha illallah, und du hast ihn getötet. Ich erwiderte, Gesandte Allahs, er sagte es doch nur aus Furcht vor der Waffe. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du etwa sein Herz in Teile gespalten, um zu sehen, ob es das gesagt hat oder nicht? Er hat nicht aufgehört, mir diese Worte immer wieder vorzusagen, bis ich mir wünschte, ich hätte erst an jenem Tag den Islam angenommen. Hast du etwa sein Herz in Teile gespalten, um zu sehen, ob das Herz diese Aussage nur gesagt hat, weil es Angst hat? Konntest du das machen? Nein. Insofern, wie hast du dann geurteilt, aufgrund der Situation, dass er das nur unter Zwang gesagt hat? Wieso hast du geurteilt, dass er dieses Wort gesprochen hat, aufgrund der Situation? Und du hättest dich halten müssen an diesen Wortlaut, den er gesagt hat. La ilaha illallah. Das hast du mit Gewissheit gehört. Alles andere ist eine bloße Vermutung und du hast dafür keinen Beweis. Oder du hast dafür keinen ausreichenden Beweis, denn die Situation ist nicht Beweis genug, um hier ihn des Unglaubens anzuklagen. Weiter. Würde man der Beurteilung dessen, was der Mensch in seinem Herzen trägt, Vermutungen berücksichtigen, so wäre die Entscheidungsfindung Usamas wohl geeignet gewesen. Denn diesen Mann betreffend kamen mehr als bei jedem anderen Indizien zusammen, die die Vermutung nahelegten, dass sein Bekenntnis zum Islam nicht aufgestiegen war. Dennoch erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Entscheidungsfindung seines eigenen Gefährten Usama für ungültig und ließ für die Urteilsfindung bloße Vermutungen nicht gelten. Und deswegen sagen die Ulama, dass dieses Thema, jemanden des Unglaubens zu bezichtigen, obwohl er la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagt, ein Thema ist, das den Gelehrten überlassen wird. Weil nicht einmal Usama radiallahu ta'ala aufgrund der Indizien, die ihm zur Verfügung standen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Handeln für richtig erklärt. Und er hat ihm gesagt, das ist falsch. Und wer hat es geurteilt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geurteilt. Und er ist der Gelehrte, oder der Imam aller Gelehrten, alaihi salatu wassalam. Deswegen, dieses Thema und lässt uns keinen Spielraum zu sagen, ich denke, es könnte, ich vermute. Diese Begriffe, solange du nicht etwas schwarz auf weiß hast, glasklar, lässt du die Finger davon weg, damit dir nicht das Gleiche geschieht, wie die Usama ibn Zayd radiallahu anhu. Al-Khattabi sagte über die Worte, hast du etwa sein Herz in Teile gespalten, dass sie Beweis dafür sind, dass das Urteil sich nach dem äußerlich Erkennbaren richtet und dass die Geheimnisse Allah erhaben ist, der anvertraut sind. Ibn Taymiyyah sagte, ebenso besitzt der Glaube Grundlagen und Vollkommenheit, äußerlich Sichtbares und im Inneren Verborgenes. Bringt man die weltlichen Urteile dazu in Verbindung, wie die Wahrung vom Leben, Eigentum und Erbe, so verbindet man sie mit dem, was nach außen hin sichtbar ist. Jemand kommt und sagt, oder ich weiß nicht, ist er ein Muslim gestorben und ich müsste mich da, soll ich ihn beerben oder nicht, sollen wir ihn waschen? Ach, du gehst nach dem, was dir äußerlich sichtbar war. Und das war, und was mit Gewissheit war. Mit Gewissheit ist, was, dass er eben gesagt hat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und solange du dir nicht sicher bist, und die Tatsache, dass du fragst und sagst, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, bedeutet, Finger davon weg und behandle ihn als einen Muslim. Viertens, aus der Tat lässt sich nicht erkennen, ob etwas Verbotenes für erlaubt erklärt wird und auch nicht anhand der Fortdauer und des Beharrens, Arabisch. Ja, das Beharren an Israr auf Arabisch bedeutet, dass jemand eine Sünde nicht nur einmal begeht, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. In unserem Fall zusammen betrachtet und die Ahle Sunna ist davon überzeugt, dass die Sünde, selbst wenn sie mehrfach ausgeführt wird und auch man keine Tauba macht, dass man deswegen nicht vom Glauben abfällt. Der Israr an sich ist kein Indiz dafür, dass der dieser Mensch das für erlaubt erklärt. Das ist, und auf unseren Fall betrachtet, jemand urteilt einmal falsch. Dann macht das ein zweites Mal, dann macht es ein drittes Mal und macht es ein tausendsten Mal. Wenn du beim tausendsten Mal sagst, er ist aufgrund Israr, bedeutet das für mich, dass er diese Sünde für erlaubt erklärt, dann hast du, befindest du dich außerhalb dem Bereich der Ahle Sunna und Jama'a. Beweis dafür ist, dass kein einziger Gelehrter dergleichen behauptet und ebenso erfordert dies einen Widerspruch zwischen zwei Konsensen. Deswegen können wir nicht sagen, jemand hat eine Freundin und du gehst davon aus, dass er auch eine verbotene Beziehung mit ihr natürlich hat und du sagst ihm, ja, wenn er einmal Zina macht, das passiert zweimal, aber ach, sagst du, der ist schon seit 20 Jahren mit der zusammen. Das ist doch logisch, dass er das für erlaubt erklärt. Warum nicht? Nein. Die Tatsache, dass er darauf beharrt, al-Israr, ist kein Beweis und kein Indiz dafür, dass er diese Sünde für erlaubt erklärt. Nochmal, Beweis dafür? Beweis dafür ist, dass kein einziger Gelehrter dergleichen behauptet und ebenso erfordert dies einen Widerspruch zwischen zwei Konsensen. Erstens der Konsens darüber, dass jene, die ein Vergehen begangen haben, nicht ungläubig sind. Ibn Abd al-Barr sagte, die Ahlus Sunna wal Jama'a stimmen darüber ein, dass ein Vergehen, auch wenn es schwerwiegend ist, den Betreffenden nicht den Islam verlassen lässt. Dies ist ein umfassender Konsens ohne Einschränkungen und umfasst somit auch denjenigen, der fortdauernd und beharrlich an einem Vergehen festhält. Na, jemand trinkt Alkohol, jemand nimmt einen Kredit, einen zweiten Kredit, dritten Kredit, Zinskredit und so weiter und so fort. Diese Sünden bleiben Sünden und durch die durch das Bestehen und Beharren auf der Sünde wird sie deswegen nicht schlimmer, die Sünde. Sondern das Konto der Sayyiat wird mehr, das ist klar. Aber dadurch wird die Sünde nicht vom Nicht-Kuffer zum Kuffer. Zweitens der Konsens darüber, dass derjenige, der ein Vergehen für erlaubt erklärt, ungläubig ist. Ihre Anwendung des Konsenses darüber, dass der, der ein Vergehen begangen hat, nicht ungläubig ist, gemeinsam mit dem Konsens darüber, dass der, der ein Vergehen für erlaubt erklärt, ungläubig ist, ist Beweis dafür, dass Fortdauer und Beharrlichkeit nicht für erlaubt erklärt werden, wie dies das für ungläubig erklären jener, die Vergehen begangen haben, erfordert. Na, diese beiden Konsense zusammen betrachtet ergeben, dass eben die Fortdauer und die Beharrlichkeit, dass man eine Sünde immer wieder begeht, nicht Beweis dafür ist oder nicht erfordert, ist ein Beweis, es könnte ein Hinweis sein, aber das ist nicht Hinweis genug für uns, diesen Menschen des Unglaubens zu bezichtigen. Das für erlaubt erklären ist eine Angelegenheit des Herzens, die nur durch eine offene Erklärung in Erfahrung gebracht werden kann. Fünftens, jene, die sagen, dass aufgrund der Tat erkannt werden kann, ob der Betreffende Verbotenes für erlaubt erklärte, folgern dies aus dem Bericht über jeden Mann, der die Frau seines Vaters geheiratet hatte und den der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu töten befahl. Einem anderen Wortlaut zufolge heißt es, er habe seinen Besitz genommen und wieder in einem anderen, er habe den Besitz wie im Falle einer Beute in fünf Teile geteilt. Der Hadith nimmt Bezug darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass der Mann dieses Vergehen in seinem Jahil, in seinem Innersten für erlaubt erklärte und Beweis dafür ist, neben der Jahiliya sahen es die Leute als zulässig an, die Frau des Vaters zu heiraten und betrachteten sie als Erbschaft. Somit war es ein Vorgehen aus der Zeit der Jahiliya. Das ist eine Schubha, die der Autor hier widerlegt. Ahmed sagte, gesehen und Allah weiß es am besten, dass er dies bei sich für erlaubt erklärte. Ahmed bin Hanbal, der Imam Ahl Sunnah. Dasselbe sagten Al-Tahawi und Al-Shawkani sechstens. Es ist nicht zulässig, von jemandem zu sagen, er erkläre Verbotenes für erlaubt, solange keine innere Überzeugung diesbezüglich vorhanden ist. 4.3.2. Der zweite Fall, Leugnung Al-Juhud. Es bedeutet, auf der Grundlage dessen zu urteilen, was nicht von Allah herabgesandt wurde, und dies aus Ablehnung dessen, was er offenbarte. Und auch hier handelt es sich um eine schwerwiegende Form des Unglaubens Kufr Akbar. Beweis dafür ist, dass die Gelehrten allesamt darin übereinstimmen, dass er ungläubig ist, der einen Teil der Religion Allahs ablehnt, ebenso wie sie darin übereinstimmen, dass der bestreitet, dass es Pflicht ist, aufgrund dessen zu urteilen, was Allah offenbarte, ungläubig ist. Ich werde nachher noch ein bisschen was zu den Einteilungen sagen. Jetzt springen wir runter auf den letzten Abschnitt dieses Kapitels. Ich lese kurz vor, denke ich. Ja. Was im Herzen ist, lässt sich jedoch nur durch eine öffentliche Aussage erschließen und auch Vermutungen sind nicht zulässig, um den Einzelnen aufgrund seiner Handlung als Leugner, also Jahid auf Arabisch, zu verurteilen. Und wir haben auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise in der Sunna der rechtgeleiteten Khulafa radiallahu ta'ala anhum auch Beispiele dafür, dass jemand nicht gemäß dem, was Allah azza wa jal herabgesandt hat, geurteilt hat und auch nicht aus Unwissenheit, sondern aus Ablehnung und trotzdem hat ihn niemand des Unglaubens bezichtigt. Und das Beispiel dafür ist, ich sage es mal in chronologischer Reihenfolge, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es eine Frau, die heißt Fatima bint Qais radiallahu anha. Und sie wurde von ihrem Ehemann zum dritten Mal geschieden. Und verzeiht, dass ich kurz zwei Sachen dazu sage, damit man die Thematik auch versteht. Normalerweise, wenn eine Frau zum ersten Mal oder zum zweiten Mal geschieden wird, ist das ein Talaq, eine Art Scheidung, die man wieder rufen kann. Also eine widerrufliche Scheidung, sagt einfach, aber ich Talqa Raji'iyya. Wenn die Frau zum ersten oder zweiten Mal geschieden wird, beginnt eine Phase, die sogenannte Idda, in der der Ehemann die Möglichkeit hat, diese Frau wieder zurückzunehmen. Das sage ich, das ist sehr allgemein, was ich sage, aber es geht nur um einen konkreten Punkt. Während dieser Phase gilt sie als die Ehefrau richtigerweise und er gilt als Ehemann. Mit anderen Worten, die Frau lebt bei ihm zu Hause, sie darf auch, er darf sie sehen, sie darf ihn sehen. Also sie gelten wie Mann und Frau, nur es ist eine Idda-Phase. Und der Prophet a.s. Und natürlich, wenn sie wie Mann und Frau gelten, das bedeutet, dass der Mann für sie sorgen muss. Das heißt, sie lebt bei ihm zu Hause und er zahlt auch ihr den Unterhalt, Essen, Trinken, Kleider und so weiter und so fort. Nafaqa nennt man das, die Ausgaben obliegen ihm. Und Sukna nennt man, dass er dafür sorgen muss, dass sie ein Dach hat, unter dem sie leben kann. Also ein Haus, eine Wohnung, je nachdem. Die Frage ist aber, und diesbezüglich sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. Das heißt, schmeißen sie nicht aus ihren Häusern raus und sie sollen auch ihre Häuser nicht verlassen. Das heißt, während dieser Idda-Zeit. Also du hast dich mit deiner Frau gezankt und du hast sie geschieden. Dann was machen viele Leute? Sagen, bitte, jetzt gehst du zu deinen Eltern. Während wir so streiten und Talaq und wir überlegen uns das so. Das ist ein schwerer Fehler, weil Allah azza wa jal gesagt hat, in dieser Phase die Frau das Haus gar nicht, die darf nicht umziehen in dieser Phase, sie muss zu Hause bleiben. Und auch der Mann darf nicht das sagen. Eine Weisheit dahinter ist klar, man möchte nämlich, man hat die Hoffnung auf Versöhnung. Wenn man sich trennt, dann kann man sich auseinanderleben und dann läuft diese Idda-Zeit aus, und dann ist man endgültig geschieden. Das gilt nach dem ersten Talaq und nach dem zweiten Talaq grundsätzlich. Ich sage grundsätzlich, weil ich hier auf was Bestimmtes hinaus und nicht Fachunterricht mache. Und die Frage ist, ob dieses Prinzip auch nach der dritten Scheidung noch gilt. Und nach der dritten Scheidung ist nämlich die Situation ein bisschen anders. Die Aya sagt immer noch das Gleiche. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Obwohl es geht immer noch um Talaq. Und Allah sagt, dass die Männer sie nicht aus ihren Häusern verbannen dürfen. Und sie sollen auch nicht die Häuser verlassen. Geht immer noch um Talaq. Und in Surah Talaq hat Allah subhanahu wa ta'ala keinen Unterschied gemacht zwischen dem ersten und dem zweiten und dem dritten Talaq. Und deswegen gab es zur Zeit von Umar und Khattab radiallahu ta'ala einen Konflikt. Eine Frau, er musste urteilen in so einem Fall. Er musste urteilen in so einem Fall. Und er hat sich berufen auf die Aya im Koran Karim. Das heißt, er hat geurteilt, dass auch nach der dritten Scheidung der Mann immer noch für sie Unterhalt zahlen muss und Wohnung und so. Dann hat Fatim bin Qais radiallahu ta'ala an ihm gesagt, zur Zeit des Propheten sallam ist mir das Gleiche passiert und ich habe den Propheten darüber gefragt, alayhi salatu wassalam, und er hat mir gesagt, la nafaqata laha wa la sukna. Das heißt, die Frau gesteht weder Unterhalt zu, noch eine Wohnung, nach der dritten Scheidung. Was war die Antwort von Umar radiallahu ta'ala anhu? Die Antwort von Umar war hart. Er hat gesagt, ich werde doch nicht die Aya im Koran Karim und die Sunna meines Propheten sallallahu alaihi wasallam im Stich lassen für die Aussage einer Frau, von der ich nicht weiß, ob sie sich dieses Ereignis richtig gemerkt hat oder nicht. Und er hat ihre Aussage verworfen und ist bei seinem Standpunkt geblieben und hat geurteilt, dass der Mann die Nafaqa, die Sukna, bezahlen muss. Das heißt, in diesem Fall haben wir einen, طبعاً, die richtigere Ansicht ist, dass der Hadith, also ein deutlicher Beweis in diesem Zusammenhang ist, weil die Aya ist arm, nennt man die Aya ist allgemein, diese Hadith ist speziell khas, und die Regel im Usul-Fiqh lautet, dass khas-Beweise vor arm-Beweisen kommen, aber es ist nicht unser Thema. Das Thema ist, dass Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu hier diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgelehnt hat und er hat dementsprechend dann natürlich auch falsch geurteilt. Das war sein Ijtihad. Allah wird ihm seinen Fehler inshallah vergeben und ihn belohnen für seinen Ijtihad, wie jeden anderen Mujtahid ebenfalls. Und diese Imame waren Mujtahid zweifellos. Aber entscheidend ist, dass hier ihn niemand des Unglaubens bezichtigt hat. Warum? Weil er eben einen Ta'wil hat. Er hat seine Deutung gehabt und für ihn war die Aya an höchster Priorität und die Aussage der Frau über den Propheten sallallahu alaihi wasallam war für ihn ein Widerspruch zu der Aya. Und dann hat er gesagt, ich halte mich lieber an die Aya, die gesichert ist, die mutawatir ist, über die es keine Diskussion gibt, als über einen Hadith, über den eventuell die Frau es falsch überliefert haben könnte. Natürlich, sie hat argumentiert und deswegen ist das die richtige. Also sie hat dann gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. In Surah Talaq heißt es, du weißt nicht, vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala danach dafür sorgen, dass etwas Neues geschieht. Also während dieser Idda-Zeit, dass man zu Hause bleibt, dass es neu geschieht. Gemeint, dass sie doch wieder zusammenfinden, deswegen soll sie zu Hause bleiben. Dann sagte sie, und was sollte Neues geschehen, wenn die dritte Scheidung eingetroffen ist? Deswegen ist ihre Ansicht, da hat Vorrang. Auch wenn das eine ist, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu arda. Ja. Deswegen, wie ich gesagt habe, bei diesem Thema darf man nicht zu das wie Mathematik betrachten. Wir sind im Kapitel Urteilen gemäß dem, was Allah hat gesagt, hat er nicht gemacht, nur eins. Okay, was hat Umar gemacht? Welcher Punkt? Punkt 432. Rad oder Inkar oder Ju'ud. Also, das war's. Diese Mathematik funktioniert nicht, weil wir keinen Spielraum lassen für Vermutungen und wir haben zahlreiche Beweise gesehen, wie gefährlich das sein kann. Und gerade in diesem Beispiel von Umar radiallahu ta'ala anhu, das sind authentische Überlieferungen, also nicht etwas Umstrittenes. Dritter Fall. Der dritte Fall. Etwas zu Lüge erklären, At-Takdhib. Hier wird nicht auf der Grundlage dessen geurteilt, was Allah offenbarte, und zwar indem das Urteil Allahs zur Lüge erklärt wird. Die Gelehrten stimmen darin überein, dass es sich hier um eine schwerwiegende Form des Unglaubens handelt. Kufr Akbar. Ibn Taymiyyah sagte... Das überspringen wir auf den letzten Absatz dieses Kapitels, also Seite 192, damit im Zusammenhang. Damit im Zusammenhang steht, dass derjenige, der das Urteil Allahs für Lüge erklärt, ungläubig ist, auch wenn er nicht auf der Grundlage dessen urteilt, was Allah nicht herabsandte. Etwas als Lüge zu erachten, ist ein Aspekt des Herzens und alles, was das Herz betrifft, kann allein durch eine öffentliche Äußerung in Erfahrung gebracht werden und es gibt keinen Platz für bloße Vermutungen, um darüber zu urteilen. Der vierte Fall, die Bevorzugung, At-Tafdil. Hier wird auf der Grundlage dessen geurteilt, was Allah nicht herabsandte, in der Überzeugung, dass etwas anderes besser sei als das Urteil Allahs. Und auch, das ist nach übereinstimmender Meinung eine schwerwiegende Form des Unglaubens, Kufr Akbar. Na, wenn jemand sagt, ein anderes ist besser, dann das nennt man Tafdil. Ja. Und passen wir den Punkt zusammen mit dem danach. Punkt heißt es Musawah. Und Musawah bedeutet, dass man sagt, die sind gleich gut, gleichwertig. Und wenn gleichwertig schon, wie der Gelehrte sagt hier beim 4, 3, 5, die Gelehrten stimmen darüber ein, dass es sich um eine schwerwiegende Form des Unglaubens Kufr Akbar handelt und so weiter und so fort. Wenn das bei Musawah gilt, dann ist ja bei Tafdil erst recht. Richtig? Wenn es bei Musawah gilt, dann wenn man sagt, das eine ist sogar besser, als was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dann ist das natürlich erst recht der Fall. Lesen wir noch den nächsten, inshallah. Der sechste Fall. Die Abänderung der Bedien. Hier wird auf der Grundlage dessen geurteilt, was nicht von Allah offenbart wurde und behauptet, es stamme von Allah und auch hier handelt es sich nach übereinstimmender Meinung um eine schwerwiegende Form des Unglaubens Kufr Akbar. Darauf weist das offenbarte Gesetz hin, hinsichtlich dessen Übereinstimmung besteht. Dieser Fall steht im Zusammenhang mit der Leugnung Al-Juhud. Wer ein Urteil austauscht, selbst wenn es nur ein einziges ist, der ist ungläubig. Auch wenn das neue Urteil dem ursprünglichen ähnelt, so hatte es seinen Ursprung dennoch nicht in der Religion Allahs. Ibn Taymiyyah sagte, wird ein offenbartes Gesetz ausgetauscht, so bedeutet das, Allah und seinen Gesandten Lügen zu strafen. Hinsichtlich dieser sechs Fälle stimmen die Gelehrten darin überein, dass es sich um eine schwerwiegende Form des Unglaubens Kufr Akbar handelt, der das Verlassen der muslimischen Glaubensgemeinschaft bedeutet. Diese ersten sechs Fälle, wie gesagt, gibt es keine Diskussion darüber unter den Ulama, rahimahumullah. Und bei diesem Tabdil, also noch einmal, dass wir es verstehen, weil wir werden inshallah im letzten Unterricht dann auf den Istibdal übergehen. Und das kann man sehr leicht miteinander verwechseln, weil sie auch sprachlich eigentlich das Gleiche sind, aber es macht das eine anders definiert als das andere. Das religiös ist ein Unterschied, aber sprachlich ist fast das Gleiche. Bei dem Tabdil, was wir gerade gesehen haben, da tauscht jemand das eine Gesetz durch das Gesetz Allahs durch etwas anderes aus, ob das ein Fall ist oder zwei Fall ist oder ein ganzes Gesetz geben, spielt keine Rolle, und behauptet, dass das Allahs Gesetz sei. Das ist nämlich eine Lüge über Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten, und das ist auch, wie gesagt, unter der Einkunft eine Form des Kufr Akbar. Und die Fälle danach gibt es eben unterschiedliche Ansichten von Ulama, deswegen passt es, dass man hier eine Pause macht, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für Aufmerksamkeit und Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu alaihi wa sallam.